Faulen die aus der Fresse, dein Mundstuhl gleich der Pest. Unsportlich, faul und lethargisch, apathisch, einfach unsympathisch. Und nerven dich, weil deine Plagen nervst du selbst am Kinderwagen. Ich könnte schreien, treten und mich schlagen. Wie lange müssen wir euch noch ertragen? Wo ist der Knopf für euer Denkvermögen? Hab das Gefühl, jede mit der Amöbe. Hast du auch manchmal das Gefühl, du seist der letzte Mensch mit einem Funken Herzverstand hier in Deutschland. Wo Hoffnung meist verloren ist, da hilft uns nur noch eines: mit Anlauf ohne Zwischenstopp, Schläge auf den Hinterkopf. Ohne Punkt und Komma, ja, so teilst du dich mit. Ein gerader Satz in Wort und Schrift ist dir noch nie geglückt. Mit Überschallgeschwindigkeit hämmerst du auf Tasten ein. Ekel pur, eine Tortur für die Autokorrektur. Ich könnte schreien, treten und mich schlagen. Wie lange müssen wir euch noch ertragen? Wo ist der Knopf für euer Denkvermögen? Hab das Gefühl, jede mit der Amöbe. Hast du auch manchmal das Gefühl, du seist der letzte Mensch mit einem Funken Herzverstand hier in Deutschland. Wo Hoffnung einst verloren ist, da hilft uns nur noch eines: mit Anlauf ohne Zwischenstopp, Schläge auf den Hinterkopf. Mit Angst und Bange bei den ganzen Untermenschen von der Stange. Es gleicht einer Leicheninvasion. Es zerfault eine Nation. Der Mensch als reines Endprodukt in ihrem kranken Weltkonstrukt der Wirtschaft. Hörige Einheitsgaben stellen neben keine Fragen. Funktionieren nach dem Prinzip, weiß nicht, was dir Futter gibt. Und züchten sie dem Abfall gleich einen grauen Einheitsbrei. Sie funktionieren nach dem Prinzip, weiß nicht, was dir Futter gibt. Drum züchten sie dem Abfall gleich einen grauen Einheitsbrei. Manchmal das Gefühl, du seist der letzte Mensch mit einem Funken Herzverstand hier in Deutschland. Wo Hoffnung einst verloren ist,